Das Mars-Widder-Prinzip. Aggression und Aufbruch. Licht, Lebenskraft, Aggression, gestaltend und zum Selbstschutz. Neuland suchen und finden, Risikobereitschaft, Verteidigung des Guten, Geburt, Geld als Mittel zum guten Zweck. Sich für eine Sache engagieren. Zivilcourage, Mut, Begeisterungsfähigkeit. Schatten, deiner Wut ausgeliefert sein, mit Gewalt Grenzen überschreiten, Aggression unbewusst ausleben, Streit, Zerstörung, Krieg. Einschüchterung durch aggressive Dominanz, Unterdrückung, übertrieben hohe Risiken eingehen, die Natur ausbeuten und zerstören, zu viel erobern und zu wenig aufbauen, Geld als Beute verstehen und es nicht sinnvoll nutzen. Das Zeichen dieses archetypisch sehr männlichen Lebensprinzips ist nicht zufällig auch Symbol für das Männliche schlechthin. Der Kreis mit dem nach rechts oben zielenden Pfeil. Hier will dynamische Kraft den Geist bewegen, und zwar zur archetypisch männlichen rechten Seite. Bei diesem Aggressionsprinzip, auch nach dem antiken Kriegsgott Ares Mars benannt, ist uns die unerlöste Seite heute näher als die erlöste. Viele assoziieren beim Wort Aggression inzwischen nur noch Negatives, was mit der generellen Abwertung zu tun hat, die archetypisch Männliches heute erfährt. So denken wir hier zuerst an Krampf und Kampf und Krieg, Mord und Totschlag, Schlachten und Blutrünstigkeit, Vergewaltigung und überhaupt Gewalt. Im unerlösten Sinn herrschen hier auch Brutalität und Gewalt im Zuge rücksichtsloser Durchsetzung. Rücksicht kann es hier noch nicht geben, weil es beim ersten Prinzip gar kein Davor gibt, keine Geschichte, insofern auch keine Angst. Denn die setzt Vorerfahrung und Fantasie voraus. Tatsächlich liegt Mut oft ein Mangel an Fantasie zugrunde. Aber natürlich hat Mars wie jedes Prinzip auch eine erlöste Seite. In diesem Sinn sind hier bei der Durchsetzung berechtigter Interessen Mut, Entscheidungsfähigkeit und Energie im Spiel. Es ist das Prinzip des Neuanfangs, des Aufbruchs in Neuland, des ersten Schrittes und in dieser Hinsicht auch der Start-up-Unternehmen, die heute wie Pilze aus dem Boden schießen. Positive Aufgabe ist hier, das eigene Leben mutig in Angriff zu nehmen und seine heißen Eisen anzupacken und sich an neue Herausforderungen heranzuwagen. Irdisches und seelisches Neuland gilt es offensiv zu erschließen. Hier ist der Archetyp des Eroberers zu Hause, der mutig nimmt, was er will und seinem Willen unterwirft. Krieger und Jäger beherrschen hier das Schlachtfeld. Für die Geld Beute bedeutet und Geld verdienen weniger mit Dienen als mit dem Reiz des Beutemachens und Eroberns verbunden ist. Besitz ist nicht so wichtig, denn Sitzen ist viel zu statisch für dieses bewegte, kämpferische und hochenergetische Prinzip. Konkurrenz ist dagegen angesagt. Und auch wenn ihm das Honorar an sich nicht wichtig ist, reagiert er wütend und verletzt, wenn es unter dem von Konkurrenten liegt. Hier hat wohl auch die Eskalation des Boni-Unwesens der Bankster ihre Wurzeln. Und fast alle männlichen Wesen werden als Konkurrenz empfunden. Und die sind zahlreich und in der marsischen Welt gut bewaffnet. Keinesfalls empfindet er sie als Mitbewerber, wie heute oft beschönigend gesagt wird, denn er kämpft lieber als zu werben. Das Jahr beginnt natürlich im urprinzipiellen Sinn auch mit diesem Aggressionsprinzip, während unser chronologisches Neujahr in die Zeit von Kronos-Saturn fällt. Mars-Zeit ist die der ersten Frühlingsboten, wenn heiße Sonnenstrahlen die Erde beleben, spitze Keime sie durchbohren, Knospen ihre Hüllen sprengen, Säfte steigen, Bäume ausschlagen, der Salat sogar schießt und sich bei den Menschen Frühlingsgefühle einstellen. Oft verbunden mit frischem Mut zum Neuanfang, zum Aufbruch zu neuen Ufern, neuen Erfahrungen und Herausforderungen. Gefahren liegen hier in Ungeduld und darin, heillos über das Ziel hinauszuschießen. Dass wir dieses Mars-Prinzip zur Ganzheit brauchen, liegt auf der Hand, denn sonst könnte nichts Neues beginnen, nicht mal das Jahr. Ohne die Bereitschaft zur Konfrontation und dem Leben die Stirn zu bieten, Es mit all seinen Herausforderungen zu konfrontieren, hätten unsere Vorfahren, jedenfalls in unseren europäischen Gegenden, gar nicht gegen die Gefahren bestehen und überleben können. Tatsächlich brauchen wir auch die Maßkraft, um uns dem ganzen Spektrum aller Lebensprinzipien zu stellen. Geld ist hier lediglich Mittel, um sich und seinen Willen durchzusetzen, so wie Feldherren früher Gold brauchten, um Söldner, die für Sold kämpften, für sich und ihre Interessen Krieg führen zu lassen. Mit solchen Strategien gehen auch manchmal moderne Manager zu Werke, als würden sie in den Krieg ziehen. Wie sind wir aufgestellt, fragte der Spitzenmanager eines großen Verlages und meinte damit offensichtlich seine Armeen. Manager sind zwar Macher, was alles gut zum Aggressionsprinzip passt, aber sie sollten auch Strategien haben, und das bedeutet, sich Gedanken zu machen und geht schon über diesen Archetypus hinaus. Der Verlagsfeldherr im Managergewand fuhr diesen Konzern mit seiner hirnlosen Kriegstaktik dann auch fast gegen die Wand, bevor er gerade noch rechtzeitig geschasst und abgeschossen wurde. Er durfte dann noch weitere Konzerne ruinieren, bis er im eigenen Ruin landete. Vor allem, wer seine offensiv gestellten Millionenforderungen bedenkt, die er für die von ihm angerichteten Desaster mutig in Rechnung stellte, könnte sich an die Könige Midas und Krösus erinnert fühlen. Vorausdenken oder gar vorhersehen ist einfach beim Aggressionsprinzip nicht angesagt. Erschwerend kommt noch der ausgeprägte Unwille hinzu, sich anderen unterzuordnen. Insofern ist Geld wichtig, bietet es doch die Chance, seine Eigenständigkeit um jeden Preis zu wahren, das Leben ausschließlich nach dem eigenen Willen zu gestalten und den eigenen Dickkopf durchzusetzen, das heißt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Sich selbst in fremden Revieren nicht anpassen oder gar unterordnen zu müssen, ist ihm entscheidend wichtig. Entscheidungen fallen ihm natürlich leicht und fallen rasch. Sein Schwert kommt so schnell aus der Scheide wie sein Knüppel aus dem Sack. Dann kaufe ich eben das Hotel und schmeiße sie raus, wäre so ein archetypischer Satz bei Wut über einen Angestellten, der sich nicht sofort allen Forderungen und Zumutungen unterwirft. Dazu passt ein Ausspruch Arthur Schopenhauers, der diese Hirnlosigkeit ausdrückt. Manche bezahlen für Geld jeden Preis. Im destruktiven Problemfall kann hier also Geld zum Treibstoff einer egoistisch-aggressiven, materieorientierten Lebensunart werden. Besonders, wenn jeder Ausgleich durch die menschliche Gemeinschaft fehlt. Immerhin ist der Mensch ein Zoon-Politikon, ein politisches oder Gemeinschaftswesen. Aber natürlich sind Eigenständigkeit und die Bereitschaft zu schnellen Entscheidungen auch oft förderlich, etwa bei Chirurgen, die mit ihren aggressiv scharfen Skalpellen, Bohrern und Kanülen Menschenleben retten können. Hier zeigen sich auch die positiven Qualitäten dieses Prinzips. Würden doch stumpfe Skalpelle und Kanülen den Patienten ungleich mehr Schmerzen zufügen und entscheidende Schnitte gefährlich verzögern. Und auch Strafverteidiger brauchen diese Eigenschaften gepaart noch mit Schlagfertigkeit. Sollen sie sich doch für ihre Klienten kämpfend einsetzen und sie heraushauen, pauken oder boxen. Auf Partnersuche kann offensive Schlagfertigkeit manchmal ebenfalls hilfreich sein und zu Erfolgen führen, besonders wenn das Gegenüber ähnlich gepolt ist. Die Anfrage, darf ich gebeten oder wollen Sie vorher tanzen, kann natürlich ins Auge gehen, aber auch ins Bett verführen. Gehen wir zu mir oder zu dir, fragt der Mars-Typ. Wenn das schon so kompliziert beginnt, lassen wir es lieber gleich, antwortet die Frau des gleichen Prinzips. Denn natürlich gibt es auch Amazonen, die gnadenlos direkt und kampfstark sind, wie deren Königin Penthesilea, die sich die rechte Brust abschnitt, weil sie beim Bogenschießen störte. Gynäkologen, die heute prophylaktisch Brüste amputieren, folgen mutig und übergriffig diesen Spuren, besonders wenn man bedenkt, dass Organe, die auch bei Männern vorkommen, praktisch nie so bereitwillig und schnell weggeschnitten werden. Im Finanzbereich sind Investmentbanker mit diesen marsischen Eigenschaften und guten Nerven gefragt. Sie müssen mutig wagen und oft vorpreschen. Geld ist diesem Prinzip allerdings nie Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck, was ihm als Rolle eigentlich entspricht, wie wir beim dritten Prinzip Zwilling Merkur noch sehen werden. Die erlösten Formen des Aggressionsprinzips, wie Heldenmut und Zivilcourage, Entscheidungsfähigkeit und schnelle Entschlossenheit, wenn auch schmerzende, so doch mutige Konfrontationsbereitschaft, kommen heute jedenfalls oft zu kurz und fehlen uns sehr. Und selbst im spirituellen Bereich ist die Wichtigkeit dieses Prinzips in den Traditionen bekannt. Von den vier Grundforderungen in der Freimaurerei handeln gleich zwei davon und schon die erste lautet, wolle als des Werkes Anfang. Und die dritte, wage alles für das Edle. Lernaufgabe und Herausforderung des Aggressionsprinzips zeigt sich, wie immer, im Entwicklungskreis gegenüber. Hier also beim siebten Prinzip der Liebesgöttin Venus Waage. So wie nach Heraklit der Krieg bzw. der Kampf der Vater aller Dinge ist, brauchen sie auch eine Mutter, die Liebe. In diesen Achsen, die als Gegenüber jeweils Ausdruck der Polarität sind, finden sich die größten Lernaufgaben und oft auch Schattenaspekte, die es zu erlösen gilt. Hier begegnet der Mars-Typ also dem Du und der verbindenden Liebe zu seinen Mitmenschen. Sie und ihre Grenzen muss er nicht nur respektieren lernen, sondern mit ihnen sogar schließlich teilen, wenn er in sich Fülle verwirklichen und schließlich sogar Erfüllung finden will. Fragen an sich selbst. Bin ich bereit, für meine Anliegen alles zu wagen, um mich dafür einzusetzen? Traue ich mich, mich mit meinen Schattenseiten zu konfrontieren? Auf wie viel Mut und Zivilcourage kann ich mich verlassen? Fällt es mir leicht, mich durchzusetzen? Tendiere ich ungeduldig dazu, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen? Kann ich mich auf einen starken Willen verlassen? Wie mutig bin ich im Umgang mit Geld? Wie leicht kann ich es loslassen und es für meine Ziele einsetzen? Was will ich mit Geld erreichen? Inwieweit dient es der Durchsetzung meines Willens? Wage ich es, alles Geld auf eine Karte zu setzen? Folge ich bei Geld und anderen Dingen meinem ersten Impuls? Wofür brauche ich Geld? Was will ich damit bewegen?